Also, was wird uns vorgeworfen von der Berliner Staatsanwaltschaft? Uns wird vorgeworfen, einen vollziehbar verbotenen Verein unterstützt zu haben und dessen Kennzeichen zu verwenden oder verwendet zu haben. Zu dieser Absurdität kam es aus dem von Peter ja schon angedeuteten Grund. Auch das Bundesinnenministerium scheint sich darüber klar gewesen zu sein, dass es nach dem Verfassungsrecht der Bundesrepublik nicht zulässig ist, das künftige Erscheinen einer Zeitung zu verbieten, und sei es auch eine Internetzeitung. Und um diese Hürde zu umgehen, um zumindest einen Anschein von Rechtmäßigkeit zu haben, wurde links unten kurzerhand zu einem Verein erklärt. Und wir sollen nun diesen Verein unterstützt haben, und zwar, obwohl wir nichts anderes gemacht haben, als einen Text, eine Protesterklärung gegen das Verbot zu schreiben und zu veröffentlichen. Und dieser Text auch erschienen ist und geschrieben wurde, als die Zeitung schon nicht mehr erschienen ist. Also eigentlich nichts mehr zum Unterstützen da war, tragischerweise. Die juristische Norm, auf die sich die Berliner Staatsanwaltschaft beruft, ist der Paragraphen 20 des Vereinsgesetzes. Auf den komme ich in dem dritten Teil zurück. Ich will stattdessen sogleich zu dem ersten, eher impliziten Teil der zweiten Frage kommen. Was haben wir eigentlich gemacht? Gemacht haben wir was ganz Schlimmes, einen Text geschrieben, sogar einen zweiseitigen. Und höret und staunt, wir haben ihn veröffentlicht. Jetzt darfst du weiterblättern. Das ist die erste Seite. Sieht eigentlich ganz harmlos aus, oder? Gucken wir uns aber noch die zweite Seite an. Weitermachen? Ja, weiter. Ein bisschen hektisches Layout, aber ansonsten auch ganz okay, oder? Was ist daran jetzt nach der Ansicht der Berliner Staatsanwaltschaft die Straftat? Worin unsere Unterstützungshandlung bestehen soll, sagt die Staatsanwaltschaft nicht explizit, aber sie zitiert aus unserem Text den Satz, und deshalb kann vielleicht vermutet werden, dass sie darin die Unterstützung sieht. Wir möchten links unten in seiner ganzen Pluralität, von links militant bis pazifistisch sozial bewegt, wiederhaben. Wir finden, daran ist auch heute nichts zurückzunehmen. Wir wollen in der Tat, dass links unten wieder erscheint und wieder erscheinen darf, und zwar mit der bisherigen politisch-journalistischen Konzeption. Das heißt, wir wollen in der Tat links unten in der ganzen Pluralität, von links militant bis pazifistisch sozial bewegt, wieder haben. Warum wir diesen Wunsch haben, wird gleich erklärt, und warum wir außerdem meinen, dass diesen Wunsch zu haben keine Straftat ist, kommt dann in dem dritten Teil. Du darfst weiterblättern. Worin die Kennzeichenverwendung bestehen soll, sagt die Staatsanwaltschaft ausdrücklich, nämlich da drin. Also, dass es ist leider ein bisschen abgeschnitten. Es ist außerhalb des grünen Randes, ist eigentlich noch ein etwa purpurfarbener Rand. Dieser purpurfarbene Rand ist ein relativ beliebig gewählter Ausschnitt aus der zweiten Seite unserer Protesterklärung. Und das, was in dem grünen Rahmen ist, ist ein Screenshot von dem Header unseres Blogs, wo wir die Protesterklärung veröffentlicht haben. Und die beiden Zeilen oberhalb der oberen grünen Linie und die Zeilen unterhalb der unteren grünen Linie sind ganz normaler Text aus unserer Protesterklärung. Und dieses grün umrandete ist also die Bilddatei, die bildlich-informatische Einheit, die wir tatsächlich verwendet haben. Und innerhalb diesem Objekt, was wir verwendet haben, sind ja dann nochmal zwei weitere Kästen. Das nächst kleinere Rechteck ist oder soll zumindest auf meinem Bildschirm petrolfarben sein. Das ist wiederum ein Ausschnitt aus der Verbotsverfügung, die das Bundesinnenministerium selbst veröffentlicht hat, also mit einer Zeile Text. Und dann ist da auch vom Bundesinnenministerium selber das, was in dem grauen Kasten abgedruckt ist. Und dann halt geht es mit dem Text von der Verbotsverfügung weiter. Und das in dem grauen Kasten hat also das Bundesinnenministerium, wie gesagt, selbst abgebildet, also anscheinend selbst verwendet, und hält es für das Kennzeichen des von ihm verbotenen Vereins. Dass wir nun nicht genau dieses, was in der Verbotsverfügung drinsteht, sondern dass da noch ein bisschen was drumherum ist, ist auch den aufmerksamen Beamten und Beamtinnen der Landeskriminalämter in Baden-Württemberg und Stuttgart, die sich mit uns mehrere Monate beschäftigt haben, durchaus aufgefallen. Aber die sagen, das spielt keine Rolle. Warum es keine Rolle spielt, der Unterschied sagen sie nicht und steht auch in der Anklageschrift nicht drin, die wir zugestellt bekommen haben, aber vielleicht erfahren wir das dann ja demnächst mal in der mündlichen Verhandlung, falls es eine gibt und Sie die Sache nicht doch noch einstellen. Wir hätten zwischendurch schon ein Bild weiterspringen können. Also das ist jetzt hier die komplette Verbotsverfügung, wo wir halt das sogenannte Kennzeichen in der BMI-Terminologie und eine Zeile drüber, eine Zeile drunter mit rauskopiert haben, weil wir zwar jetzt nicht unbedingt darauf Wert legen, immer alles ganz legal zu machen, aber wir wollten jetzt auch nicht mutwillig Verfahren provozieren, sondern einen bestimmten Grenzbereich austesten, was passiert, wenn man nicht das, was explizit als verboten kriminalisiert wird, sondern wenn man das staatliche Dokument selber verwendet. Ja. So, und dann kommt auf der nächsten Grafik nochmal ein kleiner Vergleich. Das, was wir tatsächlich verwendet haben, diese 5 Zeilen, die da zu sehen sind, haben wir verwendet. Das war nun definitiv nicht das, nicht mal das Logo der Zeitung, geschweige denn vielleicht ein Vereinsmedium und in der anderen Spalte das, was halt das Bundesinnenministerium veröffentlicht hat. Gut, also soweit zu dieser Frage, was wir gemacht haben. Warum finden wir das immer noch richtig? Einen Grund hatten wir bereits in der Erklärung selber genannt. Der scheint mir auch weiterhin gültig zu sein. Wir hatten damals geschrieben, wir haben links unten als Publikationsorgan geschätzt, weil wir damit Leserinnen erreichen konnten, die wir auf andere Weise wahrscheinlich nicht erreicht hätten. Und es ist jetzt an uns, die wir bisher von links unten profitiert haben, solidarisch zu sein. Zum Hintergrund ist vielleicht zu erklären, wir sind alle drei nicht so ganz die typischen links unten Autoren und Autorinnen. Wir hatten da auch mit Klarnamen oder zumindest mit Autorinnennamen, wo sich der Klarname über das Impressum unserer eigenen Blogs problemlos feststellen ließ, publiziert. In meinem Personalausweis stehen natürlich nicht die doppelt vergeschlechtlichten beiden Vornamen und Achim Schill, der dritte im Bunde, der jetzt heute nicht hier ist, heißt auch nicht ganz so wie in seinem Perso, aber das war alles nicht, als in seinem Perso nicht ganz so wie unterschrieben, aber das war alles von unserer Seite nicht darauf berechnet, dass jetzt der Polizei oder dem Verfassungsschutz besonders Schwierigkeit zu machen, uns ausfindig zu machen, sondern für uns ist es auch eine Geste zu sagen, so, wir bestimmte Sachen müssen auch offen und legal gesagt werden können und das gilt es dann auch auszufechten, dass die Sachen legal gesagt werden und nicht die Kriminalisierung schon vorwegzunehmen. Ja, also das ist das eine, womit wir da so ein bisschen aus dem Autorinnen-Spektrum von links unten rausfielen. Peter hat ja schon erwähnt, er schreibt eh auch in professionellen Medien viel. Achim und ich, wir schreiben nicht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sondern nur aus politischem Sendungsbewusstsein, aber auch schon vor dem Links-Unten-Verbot, häufig bei Scharf Links oder Trend Online-Zeitung, aber eben auch bei Links-Unten. Und ein dritter Punkt, womit wir vielleicht so aus dem typischen Links-Unten-Spektrum ein bisschen herausgefallen sind. Wir verstehen uns alle drei, denke ich mal, nicht als Autonome und nicht als Anarchistinnen, sondern als unterschiedlich definierte marxistische Kommunistinnen oder auch andersrum, je nachdem. Ja, das ist unser theoretischer Hintergrund. So in der praktischen Arbeit am Peter und ich durchaus schon seit Jahren viel auch am Rande von autonomer Szene gemacht, aber autonom wäre jetzt für mich nicht ein politischer Identitätsbegriff und an den Texten von Achim merkt man an einzelnen Formulierungen oder auch an längeren Passagen noch seine frühere trotzkistische theoretische Schulung. Und weil wir also auch mit diesen etwas untypischen Ansätzen, Artikeln und Meinungen bei links unten aber nicht wegmoderiert wurden, war es für uns umso selbstverständlicher, uns auch praktisch zu verhalten, wenn der Staat versucht, dieses Medium zu verbieten und auch für dieses Engagement gegen das Verbot weiterhin mit unseren Pennames, die nicht auf Konspiration angelegt waren, weiter einstehen. Einen zweiten Grund hatten Achim und ich kürzlich in... Jetzt muss ich weitermachen, ne? Ja. Genau, ja. Einen zweiten Grund hatten Achim und ich in einem Interview, was wir Labournet TV kürzlich geben konnten, genannt. Wir hatten da formuliert, ein wichtiges, das hatte ja Peter auch schon so ein bisschen beschrieben, wichtiges Charakteristikum von links unten in die Media war, dass dort unterschiedliche linke Strömungen der Szene-Linken bzw. des bewegungslinken Spektrums zu Wort kamen, auch wenn links unten noch hätte breiter sein können. Beispielsweise Parteien waren ja, abgesehen von der Frage, was jetzt, kannst gleich nochmal weiterblättern, abgesehen von der Frage, was jetzt genau Werbung ist, waren jetzt zumindest Werbung für Parteien nach den Moderationskriterien von links unten ausgeschlossen. Das ist eine Sache, wo wir sagen, das ist vielleicht ein bisschen sehr pauschal und undifferenzierte Analyse der Parteiform, aber so zumindest in diesem bewegungslinken Spektrum kamen unterschiedliche Strömungen zu Wort. Es erschienen Texte von Gruppen aus dem Antinationalen ums ganze Bündnis. Es wurden aber auch Texte, die eher aus antiimperialistischen oder maoistischen Traditionen kommen, nicht gelöscht beziehungsweise nicht versteckt. Und es kamen halt, wie Peter ja auch schon erwähnt hatte, sowohl Positionen aus der gewaltfreien Linken wie auch aus der militanten Linken zu Wort. Und ein solches gemeinsames linkes, wie wir vorläufig vielleicht sagen würden, Aushängeschild finden wir wichtig. Achim hatte das in unserem Labournet-TV-Interview wie folgt ausgedrückt. Wir finden nämlich wichtig, dass es so etwas wie einen zentralen Sammelpunkt oder ein organisierendes Zentrum gibt, damit soziale Kämpfe auch eine gewisse Stabilität, ja, du könntest nochmal weiterblättern, damit das Labournet-TV-Logo auch noch zu sehen ist, dass es ein solches organisierendes Zentrum gibt, damit soziale Kämpfe auch eine gewisse Stabilität und Kontinuität haben. Du kannst, glaube ich, gleich nochmal weiter, weil da kommt das Zitat noch zum Mitlesen. Anscheinend nicht, war nur die Überschrift. Dann kommen wir ja zu dem dritten Grund, weshalb wir diese Protesterklärung geschrieben haben. Dieser dritte Grund steht auch schon in der Protesterklärung drin. Du darfst gleich nochmal weiterblättern. Da ist dann das Zitat aus der Erklärung, dass es ja eine völlig haltlose Spekulation ist bei einem Portal, was so eine große Art von unterschiedlichen Texten vom Stil, von der politischen Ausrichtung her hatte, eine Mehrzahl von Herausgeberinnen und wiederum eine ganz bestimmte Sorte, vielleicht alle Artikel, die politisch motivierte emanzipatorische Gewalt befürworten oder einige davon richtig finden, sondern die haben halt ein plurales Medium bereitgestellt, wo unterschiedliche Texte gepostet werden können und so wie auch in der professionellen Zeitung unterschiedliche Kommentatorinnen unterschiedliche Positionen vertreten. So ist natürlich auch klar, dass bei einem nicht kommerziellen, selbstorganisierten Medium sich die Herausgeberin nicht mit allen Texten identifizieren. Und wenn man dafür Leute in den Knast stecken will, müsste man zumindest von einem liberalen Staat erwarten, dass da ein etwas konkreteren Zusammenhang nachgewiesen wird, als einfach nur, dass es Herausgeberinnen waren, die Texte von anderen Leuten veröffentlicht haben. Damit kommen wir dann zu der dritten Frage, warum wir meinen, auch einen juristischen Anspruch darauf zu haben, dass die Anklage gar nicht erst zugelassen wird und für den Fall, dass sie doch zugelassen wird, wir freigesprochen werden. Für den Fall, dass das jetzt zu juristisch wird, müsst ihr bei Unverständlichkeiten zwischendurch einfach ruhig nachfragen. Wenn es zu lang oder zu langweilig wird mit den Füßen scharren oder Hurufen oder so. Aber ich will mal versuchen, den Paragraphen wegen, dem wir angeklagt sind, zumindest ein paar Punkte davon zu erklären. Also angeklagt sind wir wegen zweier Vergehen nach Paragraphen 20 Vereinsgesetz. Es ist der Schlingel, den wir jetzt da gleich sehen. Es ist ziemlich unübersichtlich, sogar noch mit Fußnoten, was bei Gesetzen eigentlich nicht üblich ist. Wir können uns aber auf zwei der fünf Punkte aus dem ersten Satz, du kannst schon mal weiterblättern, während mein Touchpad sein Geist. Ah, ich bin einfach ins falsche Fenster gerutscht. So, wir können uns auf zwei, diese rot angestrichenen Nummer 3 und Nummer 5 Punkte aus den fünf Punkten aus dem ersten Satz von dem ersten Absatz dieses Paragraphens beschränken. Ich werde auch bei diesen beiden Punkten und bei dem ersten Satz nicht alles erklären, sondern will mich auf vier Punkte erklären, die vielleicht interessant sind. Was heißt eigentlich Unterstützung des organisatorischen Zusammenhalts und der weiteren Betätigung eines Vereins im Unterschied zu bloßer Werbung für bestimmte Vereine, die früher ebenfalls strafbar war, aber heute nicht mehr? Zweitens, was ist überhaupt ein Verein? Drittens, was sind Kennzeichen von Vereine? Irgendwie wohl etwas anderes als beispielsweise Autokennzeichen, denn wir haben ja kein Blechschild verwendet, sondern ein digitales Bild und trotzdem soll es irgendwie ein Kennzeichen sein. Und vierte Frage noch, was heißt verbreiten und verwenden? Kommen wir also zu dem ersten Punkt, organisatorischen Zusammenhalt unterstützen. Dieser zusätzliche Begriff wurde 1968 eingefügt und damals in einer durchaus beabsichtigten gewissen Liberalisierung des, ja, du kannst gleich nochmal weiterblättern, Liberalisierung des politischen Strafrechts. Man wollte absichtlich nicht mehr alles, was bis dahin als Unterstützung und Werbung war damals auch noch strafbar, unter Strafe gestellt worden ist, bestrafen, sondern wollte das ein bisschen einschränken und hat deshalb gesagt, dass muss sich ein konkreter organisatorischer Effekt auf die verbotene Struktur nachweisen lassen, damit Leute, die da nicht selber Mitglied sind, auch noch zusätzlich verknackt werden können. Auch wenn wir eitel sind, würden wir denken, so viel hat unser Text zu dem Zusammenhalt der links unten Genossinnen leider nicht beigetragen. Aber so, wir wollten natürlich unsere Unterstützung ausdrücken und solidarisch sein. Kam 2016, also noch gar nicht so lange her, wurde, kannst weiterblättern, wurde der Tatbestand wieder ein bisschen ausgeweitet. Es ist zusätzlich noch jetzt strafbar, die weitere Betätigung zu unterstützen. Aber auch da ist ja in unserem Fall für die Staatsanwaltschaft das Problem, was sie selber anscheinend noch nicht so richtig mitbekommen hat, dass es ja zumindest das Medium, was der Hauptstein des Anstoßes des Bundesinnenministeriums war, nicht mehr gibt. Es erscheint nicht mehr. Die Herausgeberin halten sich aufgrund bestimmter Erwägungen an das Verbot. Ja, also eine weitere Betätigung haben wir eigentlich auch nicht unterstützt. Dann kommen wir noch zu dem Begriff unterstützen selber. Du kannst jetzt, glaube ich, gleich mehrfach weiterblättern. Wir müssten jetzt zu Folie 32. Oh, das kann ich aber nicht sehen. Das siehst du an dem Ding nicht. Gesetz, so, das ist aber Folie 32. Ja. So, da steht aber noch, oder weitere Betätigung, das ist mindestens eine Folie noch weiter. Okay. Noch eine weiter. Jetzt, ja, da sind wir jetzt. So, also was hat es mit der Unterstützung auf sich? Also in dem Sinne, dass wir eine politische Sympathie, eine politische Unterstützung, wenn man so will, ausgedrückt haben, haben wir sicherlich den Weiterbetrieb von links unten unterstützt, aber der findet halt leider nicht statt aus diesen oder jenen Gründen. Und in dem Sinne, dass wir das Verbot kritisieren und die Aufhebung des Verbotes fordern, unterstützen wir, falls denn die Leute den Verein waren, den Verein auch tatsächlich. Aber juristisch ist jetzt zweierlei zu beachten, sowohl im Grundgesetz als auch in der Verwaltungsgerichtsordnung, du kannst weiter klicken, wie auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, du kannst gleich nochmal weiterklicken, ist anerkannt, dass gegen Vereinsverbote geklagt werden kann. Jetzt natürlich nicht Hinz und Kunz, aber die Leute, die das Ding zugestellt bekommen haben und die Leute, die dadurch den Nachteil haben, die können halt Klage einreichen. Das wurde ja im Fall von links unten auch gemacht. Und da ist ganz klar, diesen juristischen Weg zu gehen, das ist noch keine strafbare Weiterbetätigung des Vereins. Und insofern wäre das selbst widersprüchlich, wenn der Staat nun darauf bezogene Unterstützungshandlung, die sozusagen weniger eine Stufe darunter noch, ist noch ein Stück weiter weg von dem Kern, was eigentlich Stein des Anstoßes ist, wenn er das bestrafen würde. So, außerdem hat das Bundesverfassungsgericht anerkannt, dass es auch unabhängig von einer juristischen Vorgehensweise in der politischen Diskussion zulässig ist, Vereinsverbote zu kritisieren, deren Aufhebung zu fordern. So hat das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf das PKK-Verbot oder das Betätigungsverbot, wie das genauer juristisch heißt, gesagt, so, es ist nicht zulässig, gegen das Verbot zu verstoßen. Das ist ja auch eine gewisse Binsenweisheit. Es gibt juristisch Ärger, wenn man ein Bekenntnis unterschreibt, dass man Mitglied der PKK ist, genauso wie es juristisch Ärger geben würde, wenn man unterschreiben würde, dass man bei links unten Mitglied ist und links unten weiterhin clandestin erscheinen würde. Aber zu sagen, so, wir finden das Verbot juristisch oder politisch falsch und wollen, dass es aufgehoben wird, da hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit geschützt und daher von der Straffreiheit ausgenommen. Es ist von der Strafbarkeit ausgenommen, ja. Das der erste war der Versprecher. So, und hinzu kommt noch, dass du vorhin bereits im Zusammenhang mit der, vorhin schon im Zusammenhang mit der Unterstützung des organisatorischen Zusammenhalts angesprochen. Du kannst nur eine Folie weiterblättern. Kennzeichenverwendung. Ja, die kannst du schon mal lassen. Also ich rede noch zu dem vorigen Punkt zu Ende. Also es gibt diesen juristischen Unterschied zwischen Werbung und Unterstützung. Diejenigen, die schon länger Politik machen, werden sich vielleicht noch an frühere Verfahren wegen Unterstützung sogenannter terroristischer Vereinigungen und wegen Werbung sogenannter terroristischer Vereinigungen, also insbesondere RAF, erinnern. Und genauso gab es von 64 bis 68 auch die Strafbarkeit der Werbung und nicht nur die Strafbarkeit der Unterstützung für nach Vereinsrecht verbotenen Vereinigungen. Und diese Werbungsstrafbarkeit, die ist aber halt, wie wir vorhin schon gesehen hatten, absichtlich abgeschafft worden. Und weil wir praktisch nichts gemacht haben, wir haben kein Geld gespendet, wir haben keine Server zur Verfügung gestellt, wir sind auch technisch alle drei nicht so bewandert. Wir kennen die Leute nicht, die links unten herausgegeben haben. Also das, was wir gemacht haben, war halt Werbung oder Sympathiewerbung, wie das in der Rechtsprechung genannt wird. Und das ist halt für uns erfreulicherweise und anscheinend zum Ärgernis von einigen Leuten in der Berliner Staatsanwaltschaft, wie Sie dann vielleicht noch merken werden, falls wir das Gericht überzeugen, nicht strafbar. Kommen wir jetzt also zu der Kennzeichenverwendung. Also Kennzeichen im Sinne des Vereinsrechts sind zumindest mehr und anderes als diese Blechschilder von den Autos. Im Paragraphen 9 des Vereinsgesetzes ist eine allerdings nicht abschließende, wie sich aus dem Wort insbesondere, was da steht, du kannst nochmal weiterblättern, bitte. Aus dem Wort insbesondere ergibt, sind Kennzeichen im Sinne des Vereinsgesetzes Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Stücke, Parolen und Grußformen. Also Grußformen bezieht sich insbesondere auf den Hitlergruß natürlich. Das spielt bei linken Sachen normalerweise keine Rolle. Aber auch die Sachen haben wir ja alle nicht verwendet. Wir vermuten auch mal, dass links unten gar keine für links unten spezifische Fahnen hatten. Wir haben auch noch nicht mal Bilder von Fahnen von links unten veröffentlicht, sondern wir haben halt einfach den digitalen Schriftzug mit diesem I. Ja, auch. Und Ja, also zumindest das, was das Gesetz explizit sagt, was Kennzeichen sind, haben wir halt, egal was ansonsten noch fragwürdig an der Sache ist, haben wir nicht verwendet. Die Frage ist halt, das würde jetzt aber ein bisschen zu kompliziert werden für heute Abend, was unter dieses insbesondere noch alles eventuell subsumiert werden kann. Kommen wir dann zu den beiden Handlungen, die man alternativ machen muss, um bestraft zu werden. Jetzt nochmal zu dem Paragraphen 20 weiterblättern wieder. Ist schon da? Ja. Ja. Also es gibt zwei beziehungsweise drei sogenannte Tatmodalitäten. Man muss das Ding entweder verbreiten oder es öffentlich oder in einer Versammlung verwenden. Auch das ist zumindest fraglich, ob wir das gemacht haben, denn die Verwendungshandlung muss, wie gesagt, öffentlich stattfinden. In unserem Fall war das nur aber so, die Verwendungshandlung waren ja ein paar Mausklicks, mit denen wir das Bild zurechtgeschnitten haben und dann auf Speichern oder Veröffentlichen. Und das fand alles in der Wohnung von einer Person von uns statt und die Person war da auch alleine. Also Öffentlichkeit war da nicht. Erst das Resultat wurde öffentlich. Ob uns das den Kopf rettet, werden wir sehen. Und das Zweite, das Verbreiten. Alltagssprachlich ist es ja durchaus üblich, davon zu sprechen, es werden Nachrichten, Informationen im Radio, im Internet und so weiter verbreitet. Also in diesem alltagssprachlichen Sinne haben wir sicherlich unseren Text verbreitet und auch die Bilder, die da drin sind. Da brauchen wir nicht groß diskutieren, aber die Rechtswissenschaft und die Gerichte bemühen sich eigentlich, die Begriffe verbreiten und verwenden so zu definieren, dass sie sich möglichst wenig überschneiden. Und deshalb wird gesagt, eine Verbreitung liegt dann nur dann vor, wenn man ein solches Kennzeichen weitergibt. Also eine Uniform mit Hakenkreuz oder vielleicht auch eine Uniform mit KPD-Symbol dran wäre vielleicht heute auch noch immer ein Fall für die deutsche Strafjustiz. Also so ein Objekt muss physisch weitergegeben werden, damit es Verbreitung im Sinne des Vereinsgesetzes ist. Dann komme ich jetzt zu dem von den vier am Anfang aufgezählten Punkten übersprungenen Punkt. War denn nun links unten, zumindest nach dem Verständnis des Vereinsgesetzes, oder waren die Herausgeberin von links unten ein Verein? Zumindest die erste Frage lässt sich meines Erachtens ganz einfach beantworten. Ein Medium ist kein Verein, sondern etwas tautologisch ein Medium. Und die nicht tautologische Begründung für den Unterschied zwischen Verein und Medium lautet wie folgt. Ein Medium besteht aus Papier, aus Bits, aus Zelluloid oder so. Und ein Verein besteht dagegen aus natürlichen oder juristischen Personen. Und der Vorwärts, also die von Peter vorhin erwähnte Parteizeitung der SPD, die auch mal verboten war, das war noch im Kaiserreich, in Bayern war sie sogar in der Weimarer Republik eine Zeit lang verboten gewesen. Also die Parteizeitung der SPD, die ist ja nicht identisch, und das hat auch im Deutschen Kaiserreich niemand behauptet, mit der SPD, sondern es wurde beides eine bestimmte Zeit lang verboten. Und genauso hat auch der Bundesgerichtshof zwischen dem revolutionären Zorn, also dem Organ der revolutionären Zellen, und den revolutionären Zellen unterschieden. Und auch in dem 1995er Ermittlungsverfahren hat der BGH durchaus verstanden, dass die Zeitung kein Verein ist, sondern dass, wenn, damals wurde ja versucht, die Radikal als kriminelle Vereinigung zu kriminalisieren, ohne dass für die Zukunft ein Verbot ausgesprochen worden ist, sondern es wurde halt versucht, Leute für das, was in der Vergangenheit war, in den Knast zu stecken. Auch da hat der, das Verfahren wurde am Ende eingestellt, auch da hat der BGH unterschieden zwischen der Organisation, die die Untergrundzeitschrift nannte, der BGH das herausgegeben hat, und der Untergrundzeitschrift selbst. Also das ist ja eigentlich eine glasklare, banale Unterscheidung, aber das Bundesinnenministerium versucht, diesen Unterschied halt zu verwischen und versucht, damit zu umgehen, dass Zeitungsverbote heute anders als in der Weimarer Republik und im Kaiserreich nicht zulässig sind, und erklärt einfach das Medium selber zu einem Verein. Dieser Unterschied von Medium und Verein wirkt sich dann auch nochmal, zumindest in der Regel, darauf aus, was ist das Logo von dem Medium, was ist das Kennzeichen von dem Verein. Das sehen wir jetzt hier schon. Also das Logo vom Vorwärts sieht heutzutage so aus. Früher sah es ein bisschen anders aus. Und das, was vielleicht das Kennzeichen der SPD ist, zumindest falls es da irgendwelche Fahnen von gibt, ist halt dieses Quadrat. Und bei links unten ist halt das Logo, was alle Leute, die die Seite mal besucht haben, auf der Webseite im Kopf der Zeitung gesehen haben. Und der Verein hatte vermutlich überhaupt gar kein Kennzeichen, weil selbst wenn die Leute objektiv ein Verein waren, waren die sich vermutlich nicht bewusst darüber, dass sie ein Verein sind, hatten sich da gar keine Gedanken gemacht. Und anders als die SPD, die sich bewusst ist, dass sie ein Verein ist und die sich deshalb ein Vereinskennzeichen gegeben hat, haben die sich halt kein Vereinskennzeichen gegeben. Und es gibt halt leider oder erfreulicherweise kein Vereinskennzeichen, was verwendet werden kann. Das wollen wir also zumindest dem Landgericht in Berlin klar machen. Bleibt noch die Frage, ob vielleicht das Innenministerium nur ein bisschen ungenau formuliert hat und ob man dem Innenministerium vielleicht dadurch beispringen kann, dass man sagt, naja, zumindest die Herausgeberin war ein Verein. Da will ich mich gar nicht so genau festlegen, weil ich nicht so genau weiß, wie die organisiert waren. Drei Sachen lassen sich zumindest kurz sagen. Der Vereinsbegriff im Vereinsgesetz ist ziemlich weit. Wir wollen jetzt die Folie mit Paragraphen 2. Gut, und der Punkt, woran es bei den Herausgeberinnen von links unten oder auch bei anderen bewegungsorientierten Szenestrukturen scheitern kann, ist, dass dem Vereinsgesetz eher sowas eine klassisch straffe bürgerliche oder Arbeiterinnenbewegungsorganisation mit es gibt eine organisierte Willensbildung und alle ordnen sich unter und machen mit und deshalb ist das halt auch effektiv und für den Staat ein bisschen gefährlich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so Szenegruppen eher Konsensprinzip haben und wer einverstanden ist oder welche einverstanden ist, macht mit und die anderen gehen dann vielleicht schwollend nach Hause und kommen drei Monate später wieder. Wenn das so etwas informell und Larifari läuft, dann ist das zumindest nicht das, was sich das Vereinsgesetz unter einem Verein vorstellt, aber mich bewegt diese Vereinsfrage letztlich nicht so sonderlich. Wie rechtfertigt sich diese Indifferenz, obwohl das doch der Punkt war, der auch nach dem Verbot in ein paar kritischen Artikeln öfters angesprochen worden ist. Also unter politischen Gesichtspunkten ist mir das völlig wurscht, ob die ein Verein waren oder nicht. Ich fand die Zeitung wichtig und will, dass sie wieder erscheint und das unabhängig davon, ob sie ein Verein waren oder nicht. Und auch juristisch ist die Vereinsfrage nach meiner Überzeugung nicht der entscheidende Punkt. Denn das, was die Vereinigungsfreiheit, wir können schon mal zu Artikel 9 Grundgesetz, glaube ich, springen, das, was die Vereinigungsfreiheit schützt, ist die Gründung von Vereinen und damit diese Gründung von Vereinen nicht leer läuft, den Bestand dieser Vereine. Und folglich ist das, was durch Absatz 2 von Artikel 9, durch das Vereinsverbot eingeschränkt wird, auch nur diese Gründungs- und Bestandsfreiheit von Vereinen. Die Tätigkeit von Vereinen hat dagegen, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht, natürlich noch nicht zu links unten, aber in früheren Sachen, die jetzt auch nichts mit Linksradikalismus zu tun hatten, insofern kann es schon sein, dass Sie das bei anderen politischen Zusammenhängen wieder anders sehen, aber auch das Bundesverfassungsgericht hat bei früherer Gelegenheit argumentiert, das, was so ein Verein macht, muss an dem jeweils dafür spezifischen Grundrecht gemessen werden. Also wenn der Verein eine Zeitung herausgibt, muss diese Tätigkeit an der Pressefreiheit gemessen werden. Wenn die Vereinsmitglieder sich versammeln, muss das an der Vereinigungsversammlung Freiheit gemessen werden und so weiter, je nachdem, was der Verein halt macht. Und das, was Artikel 9 spezifisch schützt und unter bestimmten Bedingungen aber dann auch nicht geschützt ist durch das Vereinsverbot, ist diese Organisiertheit der Zustand, während die Praxis nach diesen anderen Grundrechten zu messen ist. Und das Entscheidende ist nun, die Individuen, die links unten herausgegeben haben, die sind ja Trägerin dieser ganzen dieser anderen Grundrechte, der Pressefreiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit, die sie auch nicht dadurch verlieren, dass sie, falls sie ein Verein waren, ihr Verein verboten wird, sondern es ist ganz klar, es können mehrere Leute zusammen eine Meinung äußern, ohne dass sie dafür einen Verein gründen müssen, und sie verlieren das Recht, diese Meinung zu äußern, auch dann nicht, wenn sie mal ein Verein waren und der Verein verboten wird. Die Frage ist dann nur, wird durch die Meinungsäußerung der Verein noch unterstützt oder so, also das kann da schon falsch gegeben, aber zumindest bleiben die Leute als Individuen erstmal im Besitz ihrer Grundrechte, es sei es denn, es wird ihnen ausdrücklich vom Bundesverfassungsgericht das Grundrecht aberkannt. Das kam aber bisher nie vor. Das wurde zweimal bei Neonazis versucht. Da war das Bundesverfassungsgericht aber der Ansicht, dass die nicht gefährlich genug sind und dass man das sich nicht lohnt, denen die Grundrechte wegzunehmen. So, das heißt, meines Erachtens kann das Bundesinnenministerium 100-mal einen Verein links unten in die Media verbieten, aber die Herausgeberin bleiben weiter Trägerin des Grundrechts aus Artikel 5 der Meinungsäußerungsfreiheit, der Pressefreiheit und insbesondere des Zensurverbotes. Und das Zensurverbot ist nun der meines Erachtens wirklich ausschlaggebende und letzter Punkt, denn Zensurverbot bedeutet im juristischen Sinne, im Gegensatz zu dem linken Verständnis, was jede Einschränkung von Meinungsäußerungsfreiheit schon Zensur nennt, die sogenannte Vorzensur, also zu verbieten, dass was überhaupt erst erscheinen kann. Und so diese Form gab es früher auch mal und die ist halt heutzutage verboten. Was heutzutage nur noch erlaubt ist, ist nachträglich Leute wegen bestimmter Äußerungen zu kriminalisieren. Das kann man natürlich auch schon kritisieren, aber zumindest dieser Mechanismus, man verbietet das Medium für die Zukunft, ganz unabhängig davon, was da für Sachen in Zukunft erscheinen, das ist meines Erachtens unzulässig. Und in anderem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht auch zu dieser Frage schon gesagt, das Zensurverbot ist ein absolutes Verbot von Publikationsprävention. Und insofern wird die spannende Frage sein, gilt das Zensurverbot auch, wenn die Sache irgendwann mal entschieden wird vom Bundesverwaltungsgericht oder Bundesverfassungsgericht oder wo es sonst noch hingeht, auch im Fall von links unten, oder findet sich ein juristischer Dreh, damit es da nicht gilt?